haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute, es geschah am 1. Mai. Es war einer dieser Tage, an denen die meisten Leute ausschliefen oder sich nach einer Demo eine Bratwurst gönnten. Der Tag der Arbeit begann für mich allerdings schon ein paar Tage früher. Mein neuer Klient hieß Liniger und er empfing mich in seinem Unternehmen. Es begann vor 2 Jahren. Zuerst waren es Schmierereien auf der Fassade. Ja, und im letzten Jahr wurden mehrere Scheiben eingeworfen. Und es geschah immer am 1. Mai? Ja, in der Nacht davor oder danach. Haben Sie keine Videokameras installiert? Doch, aber die Täter sind raffiniert. Sie benutzen die toten Winkel. Und ich soll mich jetzt in den toten Winkel stellen und die bösen Buben erschrecken? Das sind keine bösen Buben, das sind gefährliche Verbrecher. Das wäre ein Grund, die Polizei einzuschalten. Sehen Sie, ich bin Unternehmer. Ich halte nicht viel von staatlichen Interventionen. Sie möchten, dass Verbrechen privat behandelt werden? Ja, also ich würde das ganze Strafsystem privatisieren. Gut, ja, vielleicht ein Gericht oder sowas. Das braucht schon noch. Aber Gefängnisse und Arbeitslager, das könnte man auch privat führen. Und da wundern Sie sich, dass Ihnen jemand die Scheiben einwirft? Wir Unternehmer sind es, die das Land voranbringen. Fragt sich nur, ob die Richtung stimmt. Sind Sie ein Linker oder ein Grüner? Ich bin neutral, wie es sich für einen Schweizer gehört. Ja, also man muss zu seiner Meinung schon stehen. Bei Politikern gibt es nur 2 Sorten. Das größere oder das kleinere Übel. Auf dem Magen liegen sie alle. Wissen Sie, wenn es nach mir ginge, könnte man die Politik abschaffen. Wir Unternehmer, wir haben alles im Griff. Das höre ich täglich in den Nachrichten. Ja, wollen Sie jetzt für mich arbeiten oder nicht? Ich sage nein, mein Bankkonto sagt ja. Dann sind wir uns einig. Was erwarten Sie von mir? Soll ich Ihr Unternehmen beschützen oder die Täter ausfindig machen? Beides. Ich gehe davon aus, dass es sich um ehemalige Mitarbeiter handelt, die sich rächen wollen. Wer hat einen Grund dazu? Eigentlich niemand. Ich habe meine Leute immer mit Anstand entlassen. Wie viele haben Sie in den vergangenen 3 Jahren entlassen? Nicht mehr als 10. Also ehrlich gesagt, habe ich einen gewissen Verdacht. Nur zu, das könnte mir die Arbeit erleichtern. Daniel Andermatt. Junger Typ, kam ständig zu spät und hat rumgemotzt. Mich einen Ausbeuter geschimpft, ausgerechnet mich. Sehe ich wie ein Ausbeuter aus? Ich verzichtete darauf, ihm zu antworten, weil ihm die Antwort nicht gefallen hätte. Ich fuhr in mein Büro, schaltete den Fernseher ein und hörte einem Politiker zu, der im Namen des Volkes irgendeinen Blödsinn verzapfte. Daniel Andermatt arbeitete in einer kleinen Maschinenfabrik. Ich soll der Firma Liniger die Hausfassade verschmiert haben? Nicht nur das, es ging noch ein paar Scheiben in die Brüche. Halten Sie mich für einen Idioten? Um das zu beurteilen, kenne ich Sie noch zu wenig lange. Ich habe es Liniger schon längst heimgezahlt. Aber auf eine subtile Art und Weise. Sie haben die Fensterscheiben ganz subtil eingeworfen. Ein paar Fensterscheiben sind doch im Nu ersetzt. Nein, ich habe eine viel bessere Strategie. Im Internet kann man einer Firma viel besser schaden als in der Real World. Sie haben virtuell Fenster zertrümmert. So kann man dem sagen. Ich habe die Firma Liniger, wo immer es ging, in ein schlechtes Licht gerückt. Dann sind Sie noch heute sauer auf die Firma. Ach was. Mein neuer Job ist besser. Und auch besser bezahlt. Liniger ist ein Arschloch. Hier habe ich Menschen als Vorgesetzte. Liniger befürchtet, dass auch dieses Jahr wieder am 1. Mai ein Anschlag auf seine Firma verübt wird. Liniger fürchtet sich. Ja. Oh, das ist gut. Das versüßt mir den Tag. Haben Sie Kontakt zu anderen ehemaligen Angestellten? Yolanda, klar. Sie vertreibt heute Katzenfutter und kann mehr schlecht als recht davon leben. Könnte sie hinter den Anschlägen stecken? Schon möglich. Aber von mir haben Sie das nicht. Sie fürchten sich vor der Dame. Sie hat mich ausgenutzt. Tatsächlich? Eine Nacht lang hat sie mir was vorgespielt. Und danach hat sie mich mit einer SMS zum Teufel gejagt. Das hört sich nach einer feurigen Dame an. Kalt und berechnend trifft eher zu. Sie wurde bei Liniger entlassen, weil sie Spesenbeläge fälschte. Nehmen Sie sich vor ihr in Acht. Er notierte mir ihre Adresse. Ich rief sie wenig später auf ihr Handy an und gab mich als notleidenden Katzenbesitzer aus. Sie wollte umgehend zu mir kommen, doch ich schlug einen neutralen Begegnungsort vor. Was ist mit Ihrer Katze? Lässt sie keine Fremden in die Wohnung? Sie ist sehr eigen. Sie mag nur einen bestimmten Radiosender, auf dem dauernd Opern zu hören sind. Deshalb verbringe ich die meiste Zeit außer Haus. Sie sollten es mit einer Tierpsychologin versuchen. Meine Katze lässt es nicht zu, dass ich mit einer Tierpsychologin ins Bett steige. Falsche Ernährung kann aus Katzen Bestien machen. Deshalb habe ich sie angerufen. Unsere Produkte sind teurer als das, was Sie im Supermarkt kriegen. Ach. Es sind hochwertige Mahlzeiten, die dank ihrer Zusammensetzung einen positiven Einfluss auf die Psyche der Katze haben. Vielleicht sollte ich auch eine Dose essen, wenn ich einen positiven Einfluss benötige. Für Katzenhalter bieten wir ein Buch an. Danke, danke, aber Bücher haben keinen positiven Einfluss auf meine Psyche. Wie teuer ist das ausgewogene Katzenfutter? Eine kleine Dose kostet 5 Franken und reicht für einen Tag. Das sind 150 Franken im Monat. Ist Ihnen das Wohl Ihrer Katze nicht so viel wert? Kann ich zuerst mal eine Dose testen? Selbstverständlich. Lachs oder Truthahn? Passen die in eine solch kleine Dose? Sie sollten, bevor Sie ihr das Futter geben, den Radiosender wechseln. Dann versteht sie es als Belohnung. Meine Katze versteht mich nicht. Sie hört nur Opern und faucht die Nachbarn an. Katzen sind sensible Tiere. Manchmal dauert es sehr lange, bis sie eine schlechte Erfahrung überwinden. Ihr ehemaliger Besitzer wurde arbeitslos. Noch heute sträuben sich der Katze die Haare, wenn sie einen Stellenanzeiger sieht. Das kenne ich. Aber man muss vorwärts schauen. Ich arbeite heute selbstständig. Was haben Sie zuvor gemacht? Außendienst. Ich wurde entlassen. Die sucht nach einem Grund, um mich loszuwerden. Dann sind Sie sicherlich noch immer stinksauer auf die Firma. Lassen wir das. Geben Sie mir Bescheid, wie die Katze auf das Futter reagiert hat. Ich mag übrigens Opern. Die Frau machte auf mich keinen kalten und berechnenden Eindruck. Aber darin kann man sich ganz gehörig täuschen. Als ich meinen Auftraggeber über den Stand der Ermittlungen informieren wollte, traf ich auf eine aufgebrachte junge Frau. Polizei, Sanität, Feuerwehr, wen soll ich rufen? Was ist los? Gab es einen Anschlag auf die Fabrik? Blut! Es ist alles voll Blut! Jemand hat die Fassade mit Blut verschmiert. Nein, das Büro von Herrn Liniger. Blut, überall Blut. Sogar am Stuhl. Ist das nicht bedenklich? Wir sollten uns das Büro gemeinsam ansehen. Da gehe ich nicht mehr rein. Da ist alles voller Blut. Ich weiß, dafür bin ich zuständig. Sind Sie Arzt? Ärzte sind für Blut im Stuhl zuständig. Ich für Blut am Stuhl. Ich gehe da nicht mehr rein. Ich betrat den Lift und fuhr nach oben. Es herrschte gespenstische Ruhe. Als ich Linigers Büro betrat, sah ich sofort, dass ich mich am Tatort eines Verbrechens befand. Die Polizei sicherte Spuren und ich saß in der Cafeteria und trank mich durch seltsame Säfte, die angeblich die Leistung steigerten und sämtliche Viren und Bazillen in die Flucht schlugen. Am Tisch saß Natalie Strebel, die seit 2 Jahren für Liniger arbeitete. Er ist ein guter Chef. Er hält einfach nichts von Mitbestimmung, Gewerkschaften und allem, was links ist. Will er seine Angestellten mit diesen Fruchtsäften vergiften? Er glaubt, dass die Säfte helfen, gesund zu bleiben. Tatsächlich sind die Leute hier viel weniger krank als in anderen Betrieben. Vielleicht, weil sie Angst davor haben, entlassen zu werden. Glauben Sie, dass Liniger etwas zugestoßen ist? Haben Sie nichts gehört? Ich arbeite in der Buchhaltung. Und dort sind alle taub? Ich kann mich nur konzentrieren, wenn ich Musik höre. Ich hatte Kopfhörer im Ohr. Das ist ungesund. Aber es hilft. Ich wollte den Chef etwas fragen. Die Tür stand halb offen und ich sah den umgekippten Stuhl. Und das Blut. Das sah ich erst, als ich das Büro betrat. Liniger fürchtete sich vor einem Anschlag. Davon weiß ich nichts. Jeweils am 1. Mai wurde die Firma durch Vandalen heimgesucht. Das waren doch nur ein paar Farbkleckse auf der Fassade. Wie schwer ist es, in das Büro des Chefs zu gelangen? Die Eingangstür ist gesichert. Da kommt niemand rein, der nicht autorisiert ist. Wer ist am Empfang? Der Überfall geschah, als die meisten weg waren. Hat Liniger den Angreifer in sein Büro gebeten? Das kann schon sein. Er hat öfter Kunden und Lieferanten nach Feierabend empfangen. Ich muss mit der Buchhaltung weitermachen. Seit wir die Software umstellten, haben wir nur noch Probleme. Sie trank das Glas leer und ging. Es dauerte keine 10 Minuten, bis ich wieder Gesellschaft hatte. Der Mann sah aus, als hätte er mindestens 5 Liter Fruchtsaft getrunken. Na, Maloney, ist Ihnen wieder einmal ein Klient abhanden gekommen? Was hat die Spurensicherung ergeben? Die beiden Experten sind sich nicht einig. Sie streiten über Fallwinkel und Blutspritzer. Wir werden die Daten im Computer auswerten. Zudem warten wir noch auf die Videos der Überwachungskameras. Es sieht nach einer Entführung aus. Das ist gut möglich, Maloney. Liniger war ein erfolgreicher Unternehmer, da können ein paar Millionen erpresst werden. Hat sich bereits jemand gemeldet? Das Problem ist, dass Liniger geschieden ist und auch keine Geschwister hat. Seine Mutter lebt in einem Altersheim und sieht die Welt nur noch durch Watte. Es gibt eigentlich niemanden, den die Erpresser benachrichtigen könnten. Die Entführer könnten Liniger dazu zwingen, Geld zu organisieren. Das wird bereits überprüft. Sollte sich Liniger bei seiner Hausbank melden, werden wir umgehend informiert. Sie sollten auch einige seiner ehemaligen Mitarbeiter überprüfen. Und Sie sollten Ihrem Büro einen Besuch abstatten. Es hat im Internet bereits eine Anzeige aufgegeben. Einsames Büro sucht noch einsameren Privatdetektiv für gemeinsame Stunden. Ich habe einen Auftrag und den werde ich erfüllen. Sie haben den Auftrag, in der Cafeteria rumzusitzen. Ich soll verhindern, dass auf die Firma Liniger am 1. Mai ein Anschlag verübt wird. Üble Sache, Maloney. Der 1. Mai war einmal ein Feiertag. Seit ein paar Jahren gibt es nur noch Krawall. Dabei sollten sich die Arbeiter und Angestellten darüber freuen, dass sie es so gut haben in diesem Land. Noch mehr freuen sie sich über die Millionengehälter ihrer Chefs. Das ist Futterneid, Maloney. Von einem Millionenbonus profitieren alle. Der Staat, die Banken, die Immobilienbesitzer, die Golfclubs und auch die Schönheitschirurgen. Nur Maloney kriegt von all dem nichts mit. Weil sie nicht mit der Zeit gehen. Ohne eigene Homepage und ohne Facebook-Profil sind sie ein Niemand. Mit eigener Homepage wären sie auch ein Niemand, aber alle könnten es nachlesen. Ich ermittle lieber im richtigen Leben. An diesem Überfall auf Liniger ist einiges faul. Der Fall ist zumindest ungewöhnlich. Aber vor ein paar Jahren wurde ein Banker zu Hause überfallen und entführt. Und die Entführer haben ihn dann in seine eigene Bank gebracht, wo er den Tresor öffnen musste. Dann bleibe ich hier und warte auf die Entführer. Jetzt muss ich nur noch den Firmentresor finden. Tun Sie das, Maloney. Die Spurenlage ist unsicher. Deshalb hat dieser Fall für uns im Moment nur eine untergeordnete Priorität. Es ist durchaus möglich, dass sich Liniger in seinem Büro mit jemand gestritten hat und dass die beiden jetzt irgendwo Versöhnung feiern. Er ging und ich blieb. Nachdem ich vergeblich versucht hatte, Liniger auf seiner Handynummer zu erreichen, erkundete ich die Firma. In einem fensterlosen Büro im Untergeschoss stieß ich auf einen Mann, der sich Videos anschaute. Frau Strebel hat mich verständigt. Normalerweise werden die Tapes täglich gelöscht und überspielt. Hat die Polizei das Material nicht beschlagnahmt? Die schicken in einer Stunde jemanden vorbei. Was sieht man denn auf den Videos? Nichts. Es hat am späten Nachmittag niemand die Firma betreten. Hat auch niemand das Gelände verlassen? Sieht nicht danach aus. Allerdings ist eine Kamera ausgefallen. Leider genau jene, die den Flur vor Linigers Büro überwacht. Vielleicht ist Liniger noch irgendwo im Gelände. Sie glauben, dass man ihn eingesperrt hat? Ich glaube gar nichts. Gibt es einen Generalschlüssel für alle Kellerräume? Dafür ist Enderlin zuständig. Und wo finde ich Enderlin? Hinter dem Gebäude. Um diese Zeit macht er jeweils einen Rundgang. Tatsächlich traf ich hinter dem Gebäude einen Mann in einem blauen Arbeitsanzug. Er hat einen Besen in der Hand und er begrüßte mich grimmig. Es gibt Leute, die hier kurz anhalten und dann den Müll entsorgen. Ich habe schon vor längerer Zeit darauf hingewiesen, dass das Gelände eingezäunt werden sollte. Da drüben hat es einen Spazierweg. Einmal hat einer seine Kaffeemaschine auf einen Firmenparkplatz gestellt. Sie sorgen sich um illegal entsorgten Müll, während Ihr Chef spurlos verschwunden ist? Den Müll kann ich wegräumen. Das lenkt ab. Es gibt Hinweise darauf, dass Liniger das Firmengelände gar nie verlassen hat. Was für Hinweise? Auf den Überwachungsvideos ist nichts zu sehen. Weder von Eindringlingen noch von Liniger. Sehen Sie die Tür da drüben? Das ist ein Notausgang. Kann nur von innen geöffnet werden. Liniger benutzte ihn ab und zu, auch einige Mitarbeiter, weil man so schneller auf den Parkplatz kommt. Und weshalb wurde keine Kamera installiert? Entscheidend ist, dass niemand, der unbefugt ist, in das Gebäude eindringt. Wenn man überall Kameras aufstellt, fühlen sich die Angestellten überwacht. Liniger wollte das nicht. Und ich auch nicht. Könnte jemand in das Gebäude gekommen sein, ohne von den Kameras erfasst zu werden? Es ist Frühling, einige Fenster sind geöffnet und wenn jemand etwas wirklich will, dann schafft er das auch. Das sagen die Leute in den Casting-Sendungen auch immer. Und am Schluss fahren sie wieder Bus oder schneiden Haare. Schuster, bleib bei deinen Leisten, sag ich nur, ne? Als Sänger wäre ich todunglücklich. Wenn ich hier für Ordnung und geordnete Abläufe sorgen kann, dann lebe ich. Hm. Hoffentlich ist Linega nichts zugestoßen. Hier kenne ich mich aus. Hier möchte ich bleiben. Offenbar traf dieses Motto auch auf andere Angestellte der Firma Linega zu. Es war bereits ziemlich spät, als ich das Büro der Buchhalterin betrat. Frau Strebel hörte Musik auf ihrem MP3-Player und es dauerte eine Weile, bis sie mich zur Kenntnis nahm. Das sieht gar nicht gut aus. Meinen Sie mich oder die Buchhaltung? Wochenlang ging ich davon aus, dass die neue Software das Problem ist. Jetzt aber habe ich festgestellt, dass die Software okay ist, nicht aber die Bilanzen der Firma. Linega ist pleite. Mehr als das. Praktisch alle Reserven wurden aufgelöst und es sind keine liquiden Mittel mehr vorhanden. Die Firma ist pleite und der Chef verschwindet unter mysteriösen Umständen. Glauben Sie, dass sich Linega aus dem Staub gemacht hat? Er wäre nicht der erste Firmenchef, der das sinkende Schiff verlässt. Das passt nicht zu ihm. Manche Unternehmer kommen nicht damit klar, wenn der Konkurs droht. Typen wie Linega erschießen sich, aber sie machen kein Theater aus ihrem Abgang. Sie kennen sich offensichtlich aus. Ich habe eine Weile bei einem Hedgefonds gearbeitet. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du gewinnst oder du verlierst. Dagegen ist die Firma Linega beschaulich. Aber pleite. Und das schon seit einigen Monaten. Entweder hat Linega eigenes Geld in die Firma gesteckt oder er hat irgendwo Geld besorgt. Sonst wäre schon vor längerer Zeit Schluss gewesen. Sie zeigte mir auf dem Monitor unendlich viele Zahlenreihen, mit denen ich unendlich wenig anfangen konnte. Ihre Erläuterungen halfen mir auch nicht weiter. Ganz offensichtlich hatte Linega weitaus gravierendere Sorgen als ein paar Schmierereien an der Hausfassade. Die Sonne brannte sommerlich warm, als ich mich dem Polizeipräsidium näherte. Eine Frau beschwerte sich darüber, dass ihr Mann seit Stunden festgehalten wurde, obwohl er garantiert unschuldig und nüchtern war. Dass er in der Nacht zuvor einen anderen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hatte, wollte die Frau nicht wahrhaben. Als ich an der Reihe war, kannte die Begeisterung keine Grenzen. Na, Maloney, leiden Sie unter seniler Bettflucht? Normalerweise kriegt man Sie vor 11 weder zu hören noch zu sehen. Für meine Klienten tue ich fast alles. Für Sie hingegen nur, was unbedingt sein muss. Sie sollten sich einen neuen Klienten suchen. Linega bezahlt keine Honorare mehr. Seine Firma ist pleite, das ist mir bekannt. Linega ist tot. Davon weiß ich nichts. Eine Leiche wurde heute Nacht in einem Innenhof gefunden. Er ist erschossen worden. Die Umstände der Tat sind eindeutig mysteriös. Das überrascht mich nicht. Linega hat vermutlich seine eigene Entführung inszeniert. In der Tasche, die neben der Leiche gefunden wurde, fanden wir nichts außer einer Dose Katzenfutter. Vielleicht wollte er sich vergewissern, dass seine Katzen nicht verhungern, während er untertauchte. Linega besaß keine Katzen. Dann könnte das Katzenfutter ein Hinweis sein. Unser Computer arbeitet bereits daran. Wir suchen nach Symbolen und Redewendungen, die mit Katzen zu tun haben. Die Katze lässt das Mausen nicht. Ich glaube kaum, dass uns das einen Hinweis auf Linigers Mörder liefert. Vermutlich hat er einen Komplizen. Bei seiner Entführung. Macht keinen Sinn, Maloney. Wenn er untertauchen wollte, hätte er einfach spurlos verschwinden können. Das geschieht praktisch jeden Tag. Die Auswertung der Spuren am Tatort lassen auf einen Kampf schließen. Linega wurde wahrscheinlich entführt und von den Entführern erschossen, als sie merkten, dass er pleite war. Das hörte sich zwar durchaus plausibel an, doch in der Geschichte fehlte das Katzenfutter. Ich rief jene Frau an, die sich mit Katzen auskannte und die bis vor kurzem bei Linega angestellt gewesen war. Wir trafen uns erneut in einem lauschigen Park. Wie viele Dosen möchten Sie denn bestellen? Nur eine. Eine Dose? Ja. Machen Sie sich über mich lustig? Ich habe zufällig eine weitere Dose gefunden und meine Katze isst nicht viel. Hört sie sich noch immer Opern an? Mittlerweile hat sie zu Jazz gewechselt, was mich allerdings auch nicht sonderlich erfreut. Die Katze hat Geschmack. Das ist heutzutage selten. Linega wurde gestern Nacht ermordet aufgefunden. Ich habe es im Radio gehört. Mehr fällt Ihnen dazu nicht ein. Sie besitzen gar keine Katze, nicht wahr? Aber ich besitze einen natürlichen Instinkt, der mir sagt, dass Sie in irgendeiner Form an Lenigers Ableben beteiligt waren. Ich habe ihn vor 2 Wochen getroffen. Das Geschäft mit dem Katzenfutter läuft überhaupt nicht. Ich wollte eine zweite Chance, aber dann hat mir Leniger erzählt, dass er pleite ist. Und er bot Ihnen ein Geschäft an? Er hat von dubiosen Leuten Geld angenommen und diese forderten es zurück mit horrenden Zinsen. Deshalb wollte er untertauchen, aber das ist nichts für mich, das habe ich ihm dann auch gleich gesagt. Er hat sich einen neuen Komplizen gesucht. Davon weiß ich nichts. Die Meldung im Radio war das Erste, was ich von Leniger seit diesem Treffen gehört habe. Und wie kommt die Dose Katzenfutter in seine Tasche? Die habe ich ihm mitgegeben. Er sagte, dass seine Nachbarin 2 Katzen besitzt. Was ist nun? Für all die Informationen könnten Sie mir doch wenigstens 20 Dosen abkaufen? Mit einer großen Tasche voll Katzenfutter fuhr ich zur Firma Liniger. Herr Enderlin war im Heizungskeller beschäftigt. Ach, eigentlich könnte man alles abschalten. Warmwasser wird jetzt nicht mehr benötigt. Wissen die Angestellten bereits, was ihnen blüht? In den Nachrichten und im Internet kann man nachlesen, wie es um die Firma steht. Frau Strebel hat bereits mehrere Interviews gegeben. So etwas würde ich nicht tun. Besitzen Sie eine Katze? Ich nicht, aber meine Schwester. Bringen Sie ihr das Katzenfutter mit. Sie wird danach nur noch Jazz hören. Meine Schwester hört fast nur Musicals. Mein Beileid. Ich verstehe nicht, weshalb er nicht einfach mit uns geredet hat. Das war vermutlich nicht sein Stil. Er wollte immer alles unter Kontrolle haben. Ich hätte freiwillig auf meinen Lohn verzichtet. Für 1 oder 2 Monate. Wirklich schade. Ich werde diese Kellerräume vermissen. Sie waren wie ein zweites Zuhause für mich. Er schaute wehmütig auf die Röhren und Maschinen. Vermutlich hatte er es sich auch zu Hause im Keller gemütlich gemacht. Ich suchte und fand das winzige Büro, in dem Herr Stauber die Überwachungsvideos ausgewertet hatte. Er saß in seinem Stuhl und hielt eine Waffe in der Hand. Ich habe zum Verbrecher kein Talent. Ein guter Titel für Ihre Memoiren. Ich sitze seit Stunden hier und kann es nicht fassen. Mit diesem Ding habe ich ihn erschossen. Sie waren Linigers Komplize. Er wusste, dass ich über meine Verhältnisse lebe. Er bot mir 10.000 an und er hatte einen Plan. Das hörte sich alles ganz gut an. Er engagierte mich, um von seinen eigentlichen Plänen abzulenken. Ich brauchte das Geld dringend, aber er sagte, dass er warten müsse. Er hatte Schwarzgeldkonten im Ausland. Wie es sich für einen Wirtschaftsunternehmer gehört. Wir stritten uns. Er bedrohte mich. Das ist Lenigers Waffe. Ich hatte noch nie eine Pistole in der Hand. Sie haben sie ihm entrissen. Wir kämpften. Plötzlich fiel ein Schuss und Leniger kippte zur Seite. Sie sollten sich stellen. Was geschieht jetzt mit meiner Katze? Hört sie Opern oder Jazz? Sie heißt Luca. Sie wird sich auf ihre Entlassung freuen. Wie soll ich ihr das erklären? Katzen interessieren sich nicht für solche Geschichten. Leniger war überzeugt davon, dass alles klappen würde. Leute wie Leniger halten sich für unfehlbar. Er war ein guter Chef, aber ein lausiger Verbrecher. Ich bin nur ein lausiger Verbrecher. Er jammerte noch eine Weile, ehe er zum Telefonhörer griff und die Polizei verständigte. Als ich wieder in meinem Büro saß, überlegte ich mir, wem ich eine Rechnung stellen konnte. Leniger war tot und seine Firma bankrott. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten, es geschah am 1. Mai, 3. und letzter Teil.